30. Juli 1977. Ich war nicht dabei. Der 30. Juli 1977? Das war ein Samstag. Es war ein Samstagnachmittag. Im Hause meiner Eltern standen die gepackten Koffer für eine lang geplante Südamerika-Reise in der Garderobe. In einer Stunde sollte es losgehen. Die Fensterläden zur Terrasse, etwa türhoch, waren geschlossen. Bis auf einen kleinen Spalt vor den Wohnzimmerfenstern. Der Lichtstrahl, der durch diesen Spalt fiel und die Dunkelheit des Raumes durchteilte, sollte meiner Mutter eine Viertelstunde später das Leben retten. Es war der erste Tag der Sommerferien. Ich war damals 13 Jahre alt. Am Abend gingen meine Eltern mit mir essen, zur Feier des Tages. Als Belohnung für ein gutes Zeugnis und Auftakt für viele Wochen ohne Schule. Als wir vom Essen nach Hause kamen, war es noch hell. Sommer eben. Ich war nicht dabei. Ich war in London. Ich war damals 20 Jahre alt. Es war der Abreisetag nach einem vierwöchigen Studienaufenthalt. Ich hatte mich mit dem englischen Theater beschäftigt und mit Raoul, meiner Sommerliaison mit argentinischem Temperament. Mein Vater, meine Mutter und ich gingen die Treppe im Hausflur des dreigeschossigen Hauses hoch. Das war so ein 70er-Jahre-Bau. Es war schon dunkel. Da klingelte es an der Haustür. Oben hinter der Eingangstür hörten wir das Telefon klingeln. Ich sah einen männlichen Schatten durch die Glastüre. Ich war gerade beim Kochen und hatte eine alte Plastikschürze an. Ich rief: It's over, Raoul. Please go home. Ich erinnere mich noch an ein etwas hektisches mit dem Schlüssel am Schloss hantieren, das knappe Danebenstecken des Schlüssels, wo man doch sonst, wenn es nicht drauf ankommt, immer sofort trifft. Es klingelte weiter. It's over, it's over. Schließlich hatte mein Vater die Tür geöffnet und den Hörer des Telefons, das gleich hinter der Tür auf der Kommode stand, abgenommen. Irgendwann rief die Stimme von draußen zurück. Hier ist Herr S. von der Dresdner Bank. Meine Mutter und ich standen bei meinem Vater. Ich erinnere mich nicht mehr an einzelne Wörter oder Sätze. Herr S. sah unendlich betroffen und nervös aus, sodass ich sofort wusste, es ist etwas Furchtbares geschehen. Nur daran, dass sofort klar war, etwas Grauenhaftes musste passiert sein. Es gab keinerlei Unklarheit. Mir scheint, als hätten wir alles gleich gewusst. Meine Schwester Susanne war Teil einer RAF-Aktion gewesen. Auf Jürgen Ponto war geschossen worden. Auf meinen Vater. Patentöchter von Julia Albrecht und Corinna Ponto. Bearbeitung Mirko Böttcher, Regie Annette Kurt. Nach der Landung auf dem Frankfurter Flughafen musste ich zunächst der Polizei Auskunft geben. Ein erstes Ausfragen über die Besuche von Susanne Albrecht in den Monaten zuvor, ihre Kleidung, ihr Auto und. Bei der Fahrt in den Taunus setzte sich rasch eine starke Morgensonne durch. Zu hell, zu früh. Es war kein Nachhausekommen, sondern Ankunft an einem Tatort. Zu Hause gab es nicht mehr. Meine Schwester Susanne war mit zwei Begleitern da gewesen. Polizeiautos standen quer. Sie hatte nicht selbst geschossen, war aber mit den Mördern ins Haus gekommen. Irgendwo flimmerte ein unermüdliches Blaulicht. Sie als Familienfreundeskind hatte den Einlass der Gruppe ins Haus ermöglicht. Beamte liefen im Haus umher. Begegnete man neuen Gesichtern auf dem Flur, gab es im geschäftigen Lauf ein Innehalten, ein herzliches Beileid mit Händedruck. Ich fühlte mich blass im Vergleich zu all den kräftigen Energien im Haus. Meine Mutter erzählte mir, ich sei danach stundenlang durchs Wohnzimmer gelaufen. An den Fensterscheiben im Esszimmer waren Einschusslöcher markiert. Und hätte gesagt, eine 1 und eine 7 klebten am Fenster. Susanne hat nicht geschossen. Hier eine 3. Susanne hat nicht geschossen. Und die 2 an der Wand. Susanne hat nicht geschossen. Dort die 6. Susanne hat nicht geschossen. Daneben die 5. Susanne hat nicht geschossen. Und hinten auf dem Teppich die 4. Ich habe nur gesagt, was geschehen oder eben nicht geschehen war. Denn Susanne hatte nicht geschossen. Schnell zog ich mich auf mein Zimmer zurück. Auf meinem Bett lag ein Kuvert, das mein Vater mir für die lang geplante Familienreise nach Südamerika zurechtgelegt hatte. Ich hatte die lange Hinreise unbedingt alleine machen wollen und deshalb geplant, genau 2 Tage später als meine Eltern loszufahren. Mein Trotzkopf könnte mir das Leben gerettet haben. Neben dem Ticket lag noch ein kleiner Brief. Er endete mit den Worten: Gute Reise, dein Papi. In dieser Nacht schlief ich bei meinen Eltern. In meiner kindlichen Logik war es für mich einfacher zu glauben, dass Susanne etwas so Grauenhaftes, so Abgründiges nicht selbstverantwortlich getan haben konnte. Sie tat mir unendlich leid. Und ich dachte, meine Eltern müssten dafür verantwortlich sein. Die Frage, wann ich sie wiedersehen würde, begleitete mich quasi von der ersten Sekunde an. Ich trauerte um den Verlust der Schwester. Ich hatte panische Angst vor einem weiteren Gewaltverbrechen, dessen Opfer ich sein könnte. Ich fühlte mich bloßgestellt meinen Freundinnen und Freunden gegenüber. Ich hatte den Eindruck, dass ich von diesem Tage an für viele Jahre in den Augen der anderen die Schwester von Susanne war. Und nichts anderes. Die Tat. Susanne Albrecht, Größe 176 bis 178 Zentimeter, grünbraune Augen, 2 Leberflecke am Kinn, Sommersprossen. Schilderung des Tathergangs laut Vernehmungsprotokoll von Susanne Albrecht vom 16. Juli 1990. Ich klingelte an dem Außentor und durch die Gegensprechanlage wurde ich gefragt, wer dort sei, und ich nannte meinen Namen. Daraufhin wurde der Türdrücker von innen bedient und die Tür geöffnet. Wir drei gingen hinein. Wir wurden drinnen von einem älteren Mann empfangen. Herrn M., dem Firmenfahrer meines Vaters. Und ich sagte, dass ich zu Jürgen Ponto will. Bericht meiner Mutter Ignis Ponto, persönliche Erinnerungen, Mitte der 80er Jahre. Ich trinke mit Jürgen Tee auf der Terrasse und beginne ein Telefonat mit meiner Schwester Renate, als Herr M. kommt und sagt, Susanne Albrecht sei da. Plötzlich stehen 3 Besucher vor mir auf der Terrasse. Ein bleicher junger Mann, eine ebenfalls unbekannte Frau und Susanne mit einem fast schon verwelkten Heckenrosenstrauch in der Hand. Alle 3 sportlich elegant zurechtgemacht. Ich bitte Jürgen daraufhin, das Telefongespräch ins Wohnzimmer umzustellen. Im Haus ist es dunkel. Nur ein Strahl Tageslicht flutet durch die Tür in den angrenzenden Essraum. Wir wurden dann in das Wohnzimmer geführt von Herrn Ponto. Essraum. Es war der Essraum. Aus meiner Erinnerung war es so, dass ich Frau Ponto gar nicht gesehen habe, sondern sie nur im Nachbarzimmer, das war so eine offene Verbindungstür, würde ich mal sagen, telefoniert hat. Also ich habe sie gehört. Während meine Schwester Renate spricht, höre ich Jürgen ins Esszimmer kommend laut sagen, da wollen wir mal eine Vase holen. Wir gingen also zusammen ins Zimmer. Ich möchte das mal demonstrieren, wie die Stellung war vor der Tötung Pontos. Ich oder Frau Mohnhaupt übergab noch Blumen. Ich weiß nicht, ob die weggelegt oder in eine Vase gestellt oder abgegeben worden sind. Wir standen zusammen im Zimmer, wobei Herr Ponto etwa eine Mittelposition einnahm. Links von mir stand Herr Klar und rechts Frau Mohnhaupt. Da war keine Frau. Es war etwa so, dass man sich halb um ihn herum gruppierte. Nach kurzen Begrüßungsfloskeln zog Herr Klar seine Waffe zuerst. Fast im selben Moment dann auch Frau Mohnhaupt. Und er, also Klar, sagte dem Inhalt nach, wir wollen sie entführen. Worauf er, also Jürgen Ponto, eine Bemerkung machte, so in der Richtung, Sie sind verrückt. Sie sind wohl wahnsinnig geworden. Oder in der Art. Genau weiß ich das nicht mehr. Er sagte das mit ruhiger, eher leiser Stimme. Sie sind wohl wahnsinnig geworden, sagte Jürgen kurz darauf. Ich sitze hinter einem kleinen Kaminvorsprung und beuge mich erschrocken vor und schaue in die Richtung seiner Stimme. Erstarrt sehe ich den bleichen Mann und Jürgen, vom Außenlicht nur schwach beleuchtet, vor dem Esstisch stehen. Beide halten einen Arm hochgestreckt, wo die Arme zusammenkommen, ragt eine Pistole. Er streckte daraufhin seine Arme aus, machte aber keine schnellen Bewegungen auf irgendjemanden zu, sondern die Arme waren ziemlich breit, also in der Richtung von Frau Mohnhaupt, und es war so eine Abwehrposition. Keine aggressive Position, dass er irgendwie zum Schlag ausgeholt hätte, sowas war überhaupt nicht vorhanden. Jürgen hat die Pistole in Selbstverteidigung dem Mann entwinden wollen. Ihr Lauf zeigte nicht mehr auf ihn, als sich ein Schuss löst. Ich kann Jürgen nicht mehr sehen. Er muss zurückgetreten sein. Das Zimmer ist voller Pulverdampf. Als er sich in Richtung von Frau Mohnhaupt bewegte, schoss Herr Klar mehrere Male. Wie oft, kann ich mich nicht erinnern. Die andere Frau kommt durch die Terrassentür hereingestürzt und feuert viele Male. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob daraufhin Frau Mohnhaupt auch schoss. Es ist alles unheimlich leise und geht rasend schnell. Auf den Pistolen waren Schalldämpfer. Ich habe Frau Ponto während dieser Zeit nicht gesehen. Ich hörte nur weiterhin ihre Stimme am Telefon. Jürgen stürzt getroffen wenige Meter vor mir zu Boden. Wohl dann auch irgendwie einen Schrei von ihr, nachdem die Schüsse gefallen waren. Die Mörder rasen, angeführt von Susanne, aus dem Zimmer. Herr Ponto stürzte zu Boden, blieb am Boden liegen und wir liefen aus dem Haus. Den Hörer habe ich unbewusst aufgelegt. Ich wähle den Notruf, schreie nach Polizei, Rettungswagen, stürme zu Jürgen. Er lebt noch, aber er bewegt sich nicht mehr, liegt in einer Lache von Blut auf dem Angesicht. 7 lange Minuten hocke ich neben ihm. Ein Hubschrauber landet auf der Wiese vor dem Haus. 2 Sanitäter eilen ins Zimmer. Wortlos öffne ich die große Mitteltür, aus der sie ihn hinaustragen. Ich werde zu Stein, als er seinen tosenden Flug in den Tod antritt. Hier endet der Bericht meiner Mutter. Susannes Beschreibungen sind beachtlich ungenau. Bei der Begrüßung war meine Mutter nicht im Nebenraum, sondern wie schon geschildert auf der Terrasse. Auch die Beschreibung von Herrn M. ist völlig falsch. Er war kein älterer Herr, sondern ein jugendlich wirkender, sportlicher 30-Jähriger. Meine Mutter hat nicht geschrien und nach dem Schuss nicht mehr telefoniert. Nach dem, was ich gehört habe, ging mein Vater nach dem Abwehren der Pistole, die Christian Klar auf ihn richtete, mit einer ganz offenen, beide Arme weit ausstreckenden Geste auf den nächsten Angriff des Terroristen zu, wohl mit einer inneren Stimme, so wehrlos wie ich bin, müsste mich schon töten. Meine Schwester war aus der Welt gefallen. Das war für mich als Kind kaum zu verkraften. Wir wussten zu keinem Zeitpunkt mehr als die Öffentlichkeit. Bis zu ihrer Festnahme 13 Jahre später hat meine Familie nicht gewusst, was aus Susanne geworden war. Reaktionen. Bericht von Ignaz Ponto. Ich bin ein Stein in der Paulskirche. Die Feier gleicht einem Staatsbegräbnis. Die Menschen sind wie ein Wall vor der Kirche. Ich spüre nichts mehr. Erst nach dem Essen, das sich der Feier anschließt, breche ich zusammen. Jemand bringt aufgeregt die Nachricht, es brennt bei ihnen zu Hause. Ich höre mich zum ersten Mal in meinem Leben brüllen: Diese Schweine, diese Schweine, diese Schweine. Dann kann ich nicht mehr. Helfer tragen mich in ein Hotelzimmer. Die Beruhigungsspritzen geben mir Schlaf. Als ich erwache, kenne ich nur noch einen Gedanken: fort, fort, fort aus diesem kranken Land, aus diesem Wahnsinn. Am nächsten Abend sind wir schon in London. Mein Bruder, der Arzt ist, meine beiden Kinder und ich auf dem Weg nach Amerika. Das dritte Mal auf der Flucht. Die Bomben, die Russen, die Terroristen. Nach der Tat war meine Schwester eine Gejagte. Sie war die einzige Terroristin, die ihren Namen unter ein Bekennerschreiben gesetzt und damit ihre Teilnahme an dem Attentat dokumentiert hatte. Sie galt als gefährlich. Für ihre Ergreifung wurden Belohnungen ausgesetzt. Über Wochen prangte sie auf den Titelseiten der Zeitungen. Ihre Tat galt als besonders verwerflich. Ich vermisste sie. Ich liebte ihre dunklen Haare, ihre unglaubliche Größe und ihre Dürrheit. Ich fand die Mischung all ihrer körperlichen Attribute verführerisch perfekt, ihr Aussehen und ihre ganze Art. Sie war gleichzeitig tapsig wie ein Bär und lässig wie eine Giraffe. Das Bekennerschreiben vom 14. August 1977, unterzeichnet von Susanne Albrecht. Wir haben in der Situation, in der Bundesanwaltschaft und Staatsschutz zum Massaker an den Gefangenen ausgeholt haben, nichts für lange Erklärungen übrig. Zu Ponto und den Schüssen, die ihn jetzt in Oberursel trafen, sagen wir, dass uns nicht klar genug war, dass diese Typen, die in der Dritten Welt Kriege auslösen und Völker ausrotten, vor der Gewalt, wenn sie ihnen im eigenen Haus gegenübertritt, fassungslos stehen. Das Staatsschutzgeschmier von Big Money ist Dreck, wie alles, was zu der Aktion gesagt worden ist. Big Money. Das ist das Codewort der RAF für die Aktion gegen meinen Vater. Es geht natürlich immer zuerst darum, das Neue gegen das Alte zu stellen. Und das heißt hier, den Kampf, für den es keine Gefängnisse gibt, gegen das Universum der Kohle, in dem alles Gefängnis ist. Dieses deutlich infame Schreibstück setzte eine solche radikale Überzeugungstäterschaft voraus, dass wir damals zu zweifeln begannen, Susanne könnte dann nur versehentlich hineingeraten sein. Ich glaube, es bestand ein tiefes Bedürfnis, sich nicht eingestehen zu müssen, dass die Tat wirklich in genau der Grausamkeit zu lesen war, wie sie vor unseren Augen lag. Das Bekennerschreiben haben Menschen aus unserem Umfeld folglich so verstanden, als habe hier nicht die Signierende, sondern eine ganz andere Person, zwar im Gewande Susannes, aber mit einem anderen Geist gehandelt. Gleichzeitig daran zu glauben, dass sie noch lebte und ihre Abwesenheit zu akzeptieren, war eine unlösbare Aufgabe für mich. Die Abwesenheit war das, was an mir riss. Viel mehr als die Tat. Für mich zählte nur der Tod. Das war die Katastrophe. Nicht die Umstände. Es blieb für mich ein Unfall. Jahrelang habe ich weggeschaut. Solange sie abwesend war, gab es auch für mich keine Auseinandersetzung damit, was sie getan hatte. Susanne war allgegenwärtig. Stets war sie schon vor mir da. Überall in der Stadt, an jedem Bahnhof, an jeder Post, an Schaufenstern von Banken und an Litfaßsäulen hing sie. Das Fahndungsplakat, das mich am meisten quälte, war jenes an der Litfaßsäule in der Weizstraße. Die Weizstraße ist die einzige Einkaufsstraße in Hamburg-Ottmarschen. Hier, wo wir uns nach der Schule oder am Nachmittag trafen, hier, wo jede und jeder fast täglich vorbeiging, wie an der Kirche auf dem Dorf, hier hing meine Schwester. Gleich nach den großen Ferien hatte ich sie dort entdeckt und sie blieb dort jahrelang hängen. Auch wenn das Plakat sich änderte. Es gab verschiedene Ausführungen der Fahndungsplakate. Manchmal wurde es mit einer neuen Version überklebt. Immer aber war meine Schwester oben links. Eines Tages aber gab es eine einschneidende Veränderung. Aus dem großen Fahndungsplakat wurde ein Einzelplakat. Wo vorher viele vereint aus einem Poster blickten, klebte nun ein DIN A4 großes Plakat, auf dem nur noch meine Schwester abgebildet war. Ich hasste diese Litfaßsäule und kündigte meiner Mutter an, ich würde das verdammte Ding in der Nacht abfackeln. Meine Mutter reagierte verstört. Viele Jahre später erst führte jemand aus unserer Familie die entscheidende Änderung ein. Er begann, Susanne zu grüßen. Wir alle übernahmen dieses neue Ritual. Wenn ich nun auf ein Plakat stieß, sagte ich: Hallo, Schwesterchen. Hallo, Schwesterchen. Wenn ich zu diesem Thema nach Gefühlen gefragt werde, ist mir augenblicklich, als hätte ich einen bleischweren Mantel an. Eigentlich bin ich lebenslustig und temperamentvoll. Muss ich über die RAF-Zeit reden, wird eine Opferhaltung von mir erwartet. Ich erwarte sie fast selbst von mir. Da mein Charakter und die Opferrolle nicht zusammenpassen, verweigere ich mich. Ich hasse nicht die Täter, sondern die Rolle, in die sie mich gezwungen haben. Die Täter habe ich immer verachtet. Die Täter habe ich immer verachtet. 6 Jahre Hamburg. 6 Jahre als Schwester der Schwester. Niemand von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrern oder Eltern sprach mit mir über das, was geschehen war. Indem alle Welt schwieg, zwang man mir eine Normalität auf, die nicht mehr die meine war. Als ich 14 oder 15 Jahre alt war, hatte ich Sorge, dass ich nie wieder würde lächeln, geschweige denn lachen können. Meine Freundinnen und Freunde tanzten. Ich hatte meine Schwester immer im Schlepptau mit dabei. Für mich war das Attentat eine Freiheitsberaubung. Die Täter fanden darin ihre Identität. Wir bekamen eine aufgezwungen. Ein großer Teil der eigenen Geschichte ist gestohlen. Die Täter haben immer die Möglichkeit, zu Ex-Tätern zu werden. Brigitte Mohnhaupt will gegen jeden gerichtlich vorgehen, der sie heute eine Mörderin nennt. Man spricht heute von Ex-Terroristen. Wer einmal Opfer ist, kann nie Ex-Opfer sein. Wer einmal Opfer ist, kann nie Ex-Opfer sein. Mein lebenslustiger, humorvoller Vater hat für immer die Imago eines Getroffenen. Der Rahmen um sein Bild wird immer in Schwarztönen gehalten sein, obgleich das gelebte Leben so bunt war. Ich verödete in dem bruchlosen Schweigen um mich herum, das ja ein beredtes Schweigen war. Ein Schweigen, das immer schon wusste. In den vielen Briefen, die meine Eltern damals erhielten, ist, zum Teil ganz direkt, zum Teil zwischen den Zeilen, zu spüren, wie erleichtert die Absender sind, dass es nicht sie und nicht ihre Kinder getroffen hat. Das kenne ich auch, dieses Erleichtertsein der anderen. Und wie ich es kenne. Das findet sich in den allerkleinsten Molekülen, im nur nicht berühren des RAF-Themas. Corinna Ponto? Sehr schön gesungen. Darf ich Ihnen unsere neue Praktikantin vorstellen? Julia Albrecht. Es war eine Geschichte zum Weitererzählen. Eine Tragik zum Anteilhaben. Ein Grauen, über das man aber nur hinter vorgehaltener Hand flüsterte, sag mal, das ist doch die... Die Tochter. Schlimm, dass die überhaupt noch singen kann. Sag mal, ist das die? Die Schwester. Schlimm. Wie heißt die? Es waren deine Eltern, die Susanne bei uns im Sommer 1977 telefonisch anmeldeten und um eine Übernachtungsmöglichkeit für sie baten. Hätte meine Mutter in Erwägung ziehen müssen, dass ihre Tochter sie benutzte? Ohne auch nur eine Andeutung oder einen Hinweis auf ihre politischen Aktivitäten zu geben. Sie benutzte, um einen Kontakt herzustellen für ein Verbrechen an der befreundeten Familie? Wir erfuhren später, leider unverzeihlich viel später, dass deine Eltern die Biografie ihrer Tochter sehr gut kannten. Wie muss man gemacht sein, um der aktiven Verstellung des eigenen Kindes nicht auf den Leim zu gehen? Und Susanne sogar mehrfach anwaltlich vertreten hatten. Wie muss man gemacht sein, um das nicht zu glauben? Sie hatten Susanne mehrfach anwaltlich vertreten. Briefwechsel. Brief von Hans Christian Albrecht an Susanne Albrecht, nicht abgesandt, wahrscheinlich 1976. Liebe Susanne, manchmal glaube ich, dass du nur einen Fuß vor dem Abgrund stehst. Jetzt sind es schon enge Bekannte von dir, die Tod verbreiten. 1976. Das kann doch nicht deinem eigentlichen Wesen entsprechen. Weder bist du ein Typ für Gewalt und Kälte des Verstandes, noch kann man mit dieser Art von Gewalt irgendetwas anderes als Gegengewalt erreichen. Du willst allenfalls die Welt verbessern. Und dir ist bisher nichts eingefallen, als sie zu zerstören. Revolution zur Beseitigung der Gesellschaft. Und was dann? Glaubst du wirklich, dass das Neue dann frei von Gewalt sein wird? Dass es nicht an den Untaten kränkeln wird, die zu seiner Entstehung geführt haben? Papi. Brief von Ignaz Ponto an Hans Christian Albrecht vom 9. September 1977, notiert auf gelb-beigem New Yorker Hotelpapier. Lieber Krischi, es war so gut, dass wir uns gleich gesehen haben nach diesem unfassbaren Geschehen. Ich habe in allen Dingen vom ersten Augenblick an und tue es auch jetzt so gehandelt, wie Jürgen es getan hätte. Er ist nicht tot. Er lebt. Er entscheidet weiter. Deutschland erlebt einen aller menschlichen Würde entbehrenden Krieg. Aber es wird auch wieder herausgeführt werden aus dieser Dunkelheit. Dass Susanne ein Werkzeug in diesem Krieg ist, ist so grausam für euch. Ich leide mit euch. Warum ihr und wir? Was hat Susanne euch und den Geschwistern der süßen Julia angetan? Antwortbrief von Hans Christian Albrecht an Ignaz Ponto, kurz nach der Tat, auf winzige Zettel notiert, nie auf Briefpapier übertragen, nicht abgeschickt. Wir waren froh, als sie Lust zeigte, euch zu besuchen. Dass das alles vorgetäuscht gewesen sein soll, können wir auch heute nicht glauben. Natürlich wussten wir, dass sie Ansichten äußerte, die wir nicht billigen konnten. Doch ihr Interesse an uns, an der Familie, an den Freunden schien uns echt und schien uns zugleich so wichtig, auch für sie, die, wie wir glaubten, begann sich uns und unseren Ansichten wieder anzuschließen. Sollte sie uns so getäuscht haben? Wir können zu dir letztlich nur sagen, wir wissen es nicht. Wir können und wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass Zwang sie geleitet hat, seelischer Zwang und äußerer Zwang oder Täuschung über Absichten. Brief von Ignaz Ponto an Hans Christian Albrecht vom 27. November 1977, notiert auf gelb-beigem New Yorker Hotelpapier. Lieber Krischi, ich möchte dich heute auch wissen lassen, dass ich glaube, dass für die nächste Zeit jedes Treffen für uns alle von zu vielen Dingen überschattet wäre, dass es uns nicht gut tun würde. Jeder von uns ist auf seine Weise so furchtbar getroffen, dass es schwer sein wird, einander zu trösten. Briefentwurf von Hans Christian Albrecht, nicht abgeschickt. Liebe Ignis, es kann sein, dass du von uns nichts hören willst. Es mag in deinen Augen so sein, dass du weniger unsere Betroffenheit siehst, wenn du von uns hörst, dass du weniger die Parallelen zu deiner Trauer siehst, dass du viel mehr denken musst an aktiv und passiv, an uns als Albrechts. Die euch als Pontos etwas angetan haben. Ich habe Jürgen geliebt, bewundert. Er fehlt mir sehr. Und du, liebe Ignaz, Stefan und Corinna, wir denken, glaube ich, täglich an euch, an die, mit denen wir so verbunden sind, nicht nur durch Susanne, sondern so lange schon vorher und nicht nur, weil alle am gleichen Ereignis hängen. Brief von Hans Christian Albrecht an den toten Freund aus dem Jahr 1992. Und was haben wir damit zu tun? Was ich? Gibt es zum Beispiel Schuld der Eltern? Seitdem ich mehr darüber nachdenke, werden Fragen dringender, aber die Antworten nicht einfacher. Für die Entwicklung unserer Kinder zum Beispiel sind wir sehr umfassend verantwortlich. Weder werde ich das Gefühl der Verantwortung gänzlich los, noch stehe ich voll dazu. Ich möchte Susanne entlasten und kann doch auch den Zorn nicht immer unterdrücken. Hallo Schwesterchen. Ebenso wenig wie wir auf das Desaster von 1977 vorbereitet gewesen waren, waren wir auf Susannes Wiedersehen im Juni 1990 vorbereitet. Ich stand unter großer Anspannung. Es war der Tag der Hauptprobe vor meinem Operndebüt in Smetanas Die verkaufte Braut am Landestheater in Dessau. Nach der Probe schaltete ich auf dem Heimweg das Autoradio ein. Ehemalige, langgesuchte RAF-Terroristin Susanne Albrecht in Berlin-Marzahn gefasst. Ich lebte bereits seit Jahren in der Potsdamer Straße in Berlin. Susanne hatte in unmittelbarer Nähe gelebt. Nicht in Jemen, nicht in Libyen, in Marzahn-Ahrensfelde, am nordöstlichen Ende der geteilten Stadt. Ich hatte Angst. Schlichte, direkte Angst. Sie hieß nun Ingrid B., geborene Jäger. Sie war verheiratet und hatte einen Sohn. Ich war Tante. Der Name, die Geschichte waren aus einem anderen Leben. Das Leben lag weit hinter mir. Wie konnte die Geschichte wieder so nah, so extrem nah herankommen? Ich war euphorisiert davon, dass die Verschwundene wieder da war. Ich durchblätterte und durchforstete die Zeitungen. Ich las mich satt. Der mir nur allzu bekannte lähmende Schockzustand war augenblicklich wieder da. Ich war glücklich. Ich musste kotzen. Die 13 Jahre ihrer Abwesenheit waren für uns geprägt von der Hoffnung, dass Susanne, wenn sie wieder auftauchte, eine Geschichte zu erzählen haben würde, die die ungeheure Last ihres Verrats in einem anderen Licht erscheinen lassen würde. Dieses die Hoffnung nicht aufgeben wollen, hat uns unbewusst gelenkt und geleitet. Wir erhielten eine Besuchserlaubnis für Ingrid B., nicht für Susanne Albrecht. Man hieß mich in einem engen, kargen, fensterlosen Raum warten, während meine Mutter ihre verlorene Tochter endlich wieder in die Arme schloss. Meine Mutter kam zurück und ich ging hinein. Da saß Susanne alleine hinter einem Rahmen, eine Art Durchreiche, an einem Tisch. Es war grauenhaft. Ein Gemisch widerlicher Emotionen hing im Raum. Tränen flossen, man konnte sich nicht normal verhalten. Es waren nicht die fröhlichen Tränen eines glücklichen Wiederzusammenkommens, sondern die Tränen der vollkommenen Orientierungslosigkeit. Wir nahmen uns nicht in die Arme, das sah der Raum nicht vor. Sie sagte mit ihrer sanften, vorsichtigen Stimme: »Hallo, Julia.« Sie sagte, dass sie mich ganz vergessen habe, dass es ihr Mühe mache, sich daran zu erinnern, dass es mich gab, dass ich ja so klein gewesen sei. Ich sagte, dass ich immerhin 13 Jahre gewesen sei, als sie verschwand. Susanne sprach Sächsisch, original Sächsisch. Da war nichts Hamburgisches mehr in ihrer Stimme. Die durch die Kehle gezogenen Worte klangen ganz anders als meine und schafften eine künstliche und gleichzeitig passende Distanz. Sie erzählte, dass ihre Legende in der DDR keine Schwester vorgesehen habe. Ich verstand, dass ich durch den Rost gefallen war. Ich dachte an das Fahndungsplakat auf der Litfaßsäule: »Hallo, Schwesterchen.« Es war für mich wie ein Tritt in den Magen, dass sie mich vergessen hatte. Es schien mir so ungerecht, als hätte sie ihren Teil eines geheimen Deals nicht eingehalten, wonach wir einander Treue geschworen hatten. Susanne war wieder da, aber sie hatte ihre eigene Agenda. Prozesse. Ich wurde in den Jahren nach dem Mord vor 3 deutsche Gerichte geladen. Die Oberlandesgerichte in Frankfurt am Main und Düsseldorf und 2-mal zu Verhandlungen nach Stammheim. Dort hatte ich jeweils eine belustigte, auftrumpfende Schar von RAF-Sympathisanten im Rücken. In Stammheim standen das eine Mal Peter-Jürgen Bog, das andere Mal Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar unter Anklage. Es war mir kaum möglich zu sprechen, und ich wagte nicht, zur Anklagebank hinüberzuschauen. Ich fühlte mich gefangen in einem Strudel der Eindrücke. Die Drehzahl des Strudels erhöhte sich noch, als mich der irritierende Mikrofonschall meiner eigenen Stimme zusätzlich umschwirrte. Ich war vor dem Gesetz verpflichtet, diese Situation auszuhalten. In Stammheim sprach ich, wie mir später ein Beobachter der Verhandlung berichtete, statt vom 31. Mai, an dem Susanne bei uns zu Besuch war, ununterbrochen vom 32. Mai. Eine innere Scham verdeckt meine Erinnerung an diese Gerichtstermine vollkommen. Mir scheint, eine solche Scham ist der Autoaggression verwandt. Man macht sich die Scham, die man vom anderen erwartet, zu eigen. Ich erinnere mich an nichts mehr. Nur der Hohn der Zuschauer sitzt mir noch auf der Schulter. Der Prozess gegen meine Schwester begann am 25. April 1991 in Stuttgart-Stammheim. Ausgerechnet. Ich fand es so eindrucksvoll wie lächerlich, dass die Verhandlung an diesem symbolträchtigen Ort abgehalten wurde. Dass Anfang der 90er Jahre der Prozess gegen Susanne Albrecht stattfand, hatte ich vollkommen ausgeblendet. Ein Schutzmechanismus, der wohl für meine damalige Lebenssituation notwendig war. Der Gang durch die Sicherheitsschleuse, das Scannen von Körper und Sachen. Es war wie ein Ritual, das man absolvieren musste, um von der einen in die andere Welt zu gelangen. Eine Welt, in der es um meine wiedergefundene Schwester ging. Sie war schlicht frisiert und schlicht gekleidet. Ihre Erscheinung rief allen entgegen: »Schont mich, ich bin nicht das Monster, als das die Zeitungen mich in den 70er Jahren gezeichnet haben. Ich bin harmlos.« Ich hatte meinen Stift und mein Papier. Vor allem aber hatte ich Zeit, mich diesem Prozess zu widmen. Endlich konnte ich mich in Ruhe damit beschäftigen, zu verstehen, was geschehen war. Und endlich hatte sie Zeit für mich. Ich schrieb vom ersten Moment, so gut es eben ging, jedes Wort mit. Sie erklärte: »Man sagte mir, dass die Gruppe entschlossen sei, Ponto als Geisel zu nehmen, dass man mich für den Zutritt brauche, was die Garantie dafür sei, dass die Entführung problemlos abliefe.« Ich meinte zu hören, endlich hatte sie mal was anzubieten. Endlich war sie mal wer. Und ich meinte zu hören, das war alles nicht ihres. Das waren die anderen. Aber selbst wenn eine Entführung geglückt wäre, Wie hätte ihre Rolle dann ausgesehen? Hätte sie sich zu dem entführten Onkel Jürgen setzen und ihm erzählen wollen, dass er ein Kapitalistenschwein sei und es verdiene, eingesperrt zu werden? Susanne fuhr fort. Ponto sah man als geeignetes Entführungsopfer. Ich hatte dagegen gesprochen. Man sagte mir, dass man entschlossen sei, diese Aktion zu machen. Man sagte mir auch, dass, wenn ich nicht dazu bereit wäre, Zugang zu verschaffen, dass es dann auf der Straße passiert. Es zu einer Schießerei käme, es auch zu Toten käme, dass, wenn ich Einlass verschaffe, die Sache unblutig verlaufen würde und das die einzige Möglichkeit sei, dass die Entführung gelinge. Das Problem war, wie ich das Schlimmste verhindern könnte, weswegen ich mich an der weiteren Vorbereitung beteiligt habe. Aus der Mitverantwortung für einen gemeinen Mord wurde ein Mitmachen, um das Schlimmste zu verhindern. Sogar ein Eingestehen für ihren eigenen moralischen Anspruch. Was ich verstand, sie hatte völlig ausgeblendet, dass es um Menschenleben ging. Was ich nicht verstand, wie konnte sie ausblenden, dass es um Menschenleben geht? Vielleicht hat sie 1977 so gedacht. Aber ich vermisste eine aktuellere Bewertung. Die Verantwortung für das, was geschehen war, blieb in der Luft hängen. Verwirrend war für mich auch, dass das Gericht der Frage nicht weiter nachging, worauf meine Schwester denn ihre Annahme stützte, dass ihre Tatbeteiligung Jürgen Ponto schützen würde. Wenn die Entführung meines Vaters angeblich so fürchterlich schiefgegangen ist, wie ist es dann möglich, dass dieselben Bandenmitglieder plötzlich absolute Profis, ein paar Wochen später Hans-Martin Schleyer unverletzt aus einem völlig zerschossenen Auto herausholten, nachdem sie die Begleiter getötet hatten. Das erforderte präziseste Ausbildung. Mein Vater war ein ausgesprochen meinungsbereiter Mensch. Er war kräftig. Wie konnte man annehmen, dass er den etwa 80 Meter langen Weg bis zur Straße ohne Gegenwehr mitgehen würde? Und meine Mutter zurücklassen? Völlig undenkbar. Warum hatten die Täter Schalldämpfer auf ihren Waffen? Sollte hier vielleicht etwas schiefgehen? Es gab kein Gerangel mit Herrn Ponto. Die tödlichen Schüsse waren also völlig unnötig. Es ist auch nicht so, dass Klar den Schuss unabsichtlich abgegeben hatte. Es war vielmehr ein absichtlicher Schuss. Letztlich ist mir klar, dass ich das Schlimmste tat, was man tun konnte. Dass ich das Leben der Familie Ponto und meiner Eltern zerstört habe. Und was ist mit deiner kleinen Schwester Julia, die du leider komplett vergessen hast? Es handelte sich um einen Mordprozess. Und die springende Frage war, lebenslänglich oder nicht? Kronzeugenregelung oder nicht? Vor diesem Hintergrund war ihr Aussageverhalten zu verstehen. Und das wussten natürlich alle Prozessbeteiligten. Ich war vielleicht die Einzige, die daran glaubte, dass hier nun endlich die Wahrheit ans Licht kommen würde. Susanne sagte, sie wolle den Mythos RAF weiter erschüttern. Sie tat dies, obwohl der Verhandlungssaal gefüllt war mit RAF-Sympathisanten. Es herrschte eine angespannte und feindliche Stimmung, als sie am 16. Mai 1991 erklärte, ich möchte das Wesen der Struktur sowie der Politik der RAF insgesamt mit dem Wesen des Stalinismus gleichsetzen. Ausdruck davon ist unter anderem die Arroganz zu meinen, stets das Richtige zu wollen und zu tun und sich damit selbst herrlich über Realität, Anstand, menschliche Gefühle und Bedürfnisse hinwegzusetzen. Der Mut und die Ehrlichkeit derjenigen, die heute noch raff sind, einzugestehen, dass durch sie die Probleme der Gesellschaft und der globalen Politik kein bisschen entschärft wurden, sondern diese Hinrichtungspolitik immer nur das Gegenteil bewirkte, wären jetzt angesagt. So entstand für mich ein widersprüchliches Bild von meiner Schwester und ihren Motiven. Einerseits das Lavieren, was ihre eigene Verantwortung betraf, andererseits die harte Abrechnung mit den ehemaligen Genossinnen und Genossen. Der eigentliche Realitätsschub aber kam für mich im Zusammenhang mit dem Anklagepunkt des versuchten Mordes in drei Fällen beim Sprengstoffattentat auf den Magen des NATO-Oberbefehlshabers Alexander Haig und seiner beiden Begleiter. Meine Fantasie hatte nicht ausgereicht, dass sie nach der Tat vom 30. Juli 1977 auch noch an weiteren Attentaten hätte beteiligt gewesen sein können. Das Weitermachen Nach der Ermordung von Jürgen Ponto war für sie vielleicht sogar gerade deshalb wichtig, weil die Tat so absolut verwerflich war. Vielleicht musste sie sich gerade durch das Weitermachen beweisen, dass sie für die Sache eintrat. Der Schock, den die Enthüllungen des Prozesses für meine Familie und mich bedeuteten, lässt sich natürlich auch anders erklären, nämlich mit Ignoranz und der fehlenden Bereitschaft unsererseits, das, was an Fakten klar vor uns ausgebreitet lag, wahrzunehmen. Susanne war nicht irgendwie aus Versehen RAF, Susanne war RAF. Ich kannte die Aussagen nicht, die Susanne vor Gericht gemacht hat. Sie scheinen mir geschickt konstruiert. Manches verdankt sich vielleicht auch juristischen Absprachen, aber ich weiß dadurch nicht mehr. Mythos und Aufklärung. Aus einem Schreiben von RAF-Terroristen nach der Auflösung, veröffentlicht 2010 in der Jungen Welt. Für uns in der RAF ist es eine notwendige Bedingung gewesen, dass niemand Aussagen macht. Einen anderen Schutz gibt es nicht. Für die Einzelnen im Knast, für die Gruppe draußen und für den illegalen Raum insgesamt. Wir machen keine Aussagen, weil wir keine Staatszeugen sind. Damals nicht, heute nicht. Wer hat sich denn bisher wirklich zu seiner persönlichen Verantwortung bekannt? Für das Sortieren und Korrigieren ihres Gedankensystems hatten die heute resozialisierten RAF-Häftlinge die Zeitspanne einer Generation lang Gelegenheit. Wer hat sich denn bisher wirklich zu seiner persönlichen Verantwortung bekannt? Statt Aufarbeitung ist bis heute Mythenbildung angesagt. Dass diese Generation, die damals angetreten war mit der Anklage, dass die Nazi-Verbrechen nicht aufgearbeitet wurden, dass die für ihre eigenen Verbrechen eine aktive Aufarbeitung verweigert, das verstehe ich nicht. Ich wünschte mir eine Dokumentation, in der sämtliche RAF-Aufklärungspannen aufgelistet wären. Jeder RAF-Fall hat seine eigene Pannengeschichte. 165 Meter Akten zu den Fällen Buback, Ponto, Schleyer wurden vernichtet. Viele Akten wurden bis zum Jahr 2040 gesperrt. Manche sogar bis 2063. Da lebe ich ja schon nicht mehr. Hier geht es nicht um ein paar unaufgeklärte Kriminalfälle, sondern um das Tableau einer ganzen unaufgeklärten Zeit. Warum waren die Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik vollkommen von der Tatsache überrascht, dass gesuchte Top-Terroristen in der DDR untergekommen waren, obwohl das BKA schon 4 Jahre zuvor klare Hinweise zu deren Verbleib bekommen hatte? Über Monate vertiefte ich mich zu Hause und im Lesesaal der Berliner Bürtlerbehörde in die Akten der Hauptabteilung 22 der Stasi. Für die RAF hatte die Stasi 2 Operativvorgänge angelegt. Stern 1 betraf die Ausbildung und Unterstützung noch aktiver RAF-Terroristen. Der Operativvorgang Stern 2 betraf die Betreuung und Unterbringung der Aussteiger. Von den 35 Aktenordnern, die es zu diesen Vorgängen gab, existieren heute nur noch 5. Doch es gibt neben diesem geschredderten Material tausende Seiten unerforschter weiterer Aktenzeichen, zum Beispiel BSTU, Hauptabteilung 22, 731-8492. Kurzauskunft vom 15. August 1978, der Einsatz der S.A. erfolgte 1977 bei dem Attentat auf Ponto, Jürgen, da sie früher Verbindungen zur Familie Ponto unterhielt und die Regimeverhältnisse im Hause Ponto kannte. Der Einsatz der S.A. Wer hat sie eingesetzt? Die Aktionen hatten System und dahinter stand System. Wie erpressbar waren oder sind Politiker? Welche Deals gab es bei der Wiedervereinigung? Warum wird nicht darüber aufgeklärt, dass 14 RAF-Terroristen Beziehungen zum Verfassungsschutz hatten? Stasi, BND, BKA, alle hatten Interesse an der Vernichtung der Akten. Es war gewiss kein westdeutscher Bader-Meinhof-Komplex, sondern ein international vernetzter Ost-West-Komplex. Täter und Opfer. Wenn es zur Gewissheit wird, dass ein Mensch, der zur eigenen Familie gehört, etwas tut, was moralisch alles beschädigt, woran man selber glaubt, dann ist man auch mit sich selbst nicht mehr im Reinen. Der tödliche Verrat lässt einen nicht mehr los. Diese Nähe zu einem Verbrechen, selbst wenn man vollkommen unschuldig ist, macht es schwer, sich davon wieder zu emanzipieren. Mir scheint es strukturell fast unmöglich, mich von dem Gefühl zu lösen, auch irgendwie schuldig geworden zu sein. Woran liegt das? Opfer? Ob ich mich als Opfer fühle? Ich fühle mich vor allem als Opfer der lückenhaften Geschichtsschreibung. Am Ende der RAF-Verbrechen steht ein Verstummen, eine undurchsichtige Glasscheibe aus Zeit, an der ich taste. Mein Wunsch, dass sich das ändert, ist groß. Meine Hoffnung eher gering. Ist Versöhnung möglich? Ist Versöhnung möglich? Und wer muss dafür mehr tun? Die Person, die sich schuldig gemacht hat? Oder die Person, an der sie schuldig geworden ist? Was ist der Unterschied zwischen Versöhnen und Verzeihen? Heilt Zeit alle Wunden? Patentöchter von Julia Albrecht und Corinna Ponto. Mit Corinna Kirchhoff, Inka Friedrich und Guido Lambrecht. Technische Realisation Peter Harsch. Bearbeitung Mirko Böttcher. Regieassistenz Leo Zander. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.